Halef und ich waren über Tripolis und Kufara nach Ägypten gekommen. Wir hatten Kairo besucht, waren den Nil hinaufgefahren und ließen nun das Auge über die glitzernden Fluten des Roten Meeres schweifen. Das Rote Meer bildete zu unserer Linken eine Bucht, in der ein Fahrzeug vor Anker lag. Eine jener Barken, die die Küstenschifffahrt betrieben. Da wegen der allgemeinen Gefahren nachts nie gesegelt wurde, suchte sich jedes Fahrzeug beim Nahen des Abends eine sichere Ankerstelle. Wir hatten die Barke betreten mit dem Plan, bis Tour zu fahren. Kapitän dieses bescheidenen Schiffes war der Oberzolleinnehmer Murat Ibrahim. Sidi, du bist bereits auf dem Wege, ein Gläubiger zu werden. Hör zu, in dieser Richtung liegt Medina und weiter nach rechts Mekka, die Stätte des Propheten. Ich werde alle beide besuchen. Und du? Was wirst du tun? Das weiß ich jetzt noch nicht. Du wirst mit mir nach Mekka gehen, Sidi. Und vorher in Jidda den rechten Glauben annehmen. Nein, das werde ich nicht. Ihr wollt also nach Tour. So ist es, Kapitän. Bist du ein Franzisler oder ein Inglisler? Ich gehöre zu den Nemsi. Ein Nemsi? Bist du ein Kaufmann? Nein, ich bin Schriftsteller. Oje, was ist ein Schriftsteller? Er ist kein Mann. So? Ein Schreiber ist ein Mensch, der Federn isst und Tinte trinkt. Ein Schreiber hat kein Blut, kein Herz, keinen Mut, keinen... Halt! Murat Ibrahim! Aha. Siehst du, was ich hier in der Hand habe? Die Peitsche. Eine Nilpferdpeitsche. Richtig. Ich bin Haji Halef Omar bin Haji Abul Abbas ibn Haji Dawud al-Ghosra. Dieser Effendi ist Garabe Nimsi, der sich vor keinem Menschen fürchtet. Wir haben Algerien, Tunesien, die Sahara und ganz Ägypten durchwandert und haben große Heldentaten vollbracht. Man wird von uns erzählen in allen Kaffeehäusern der Welt. Und wenn du es wagst, noch ein einziges Wort zu sagen, was meinem Effendi nicht gefällt, so wirst du meine Peitsche kosten, obwohl du Oberzolleinnehmer bist und viele Männer bei dir hast. Öffne deine Augen und beuge dich vor dem Pass des Großherrn. Hier ist er. Warum hast du mir nicht gleich gesagt, dass du ein Schützling des Sultans bist? Sei mir willkommen, Effendi. Wie lange fährst du bis zur Bucht von Ras Nayasat? Einen Tag. Und jetzt zur Nacht bleibt dein Schiff vor Anker? Ja. Habt ihr viel Reisende an Bord? Transportiert ihr Güter? Meine Barke ist kein Frachtschiff, sie gehört dem Großherrn. Ich habe die Armensteuer einzusammeln. Einige Reisende aber kann ich an Bord nehmen. Wie groß ist eure Barke? 18 Meter lang, 5 Meter breit. Dort auf dem Hinterdeck ist meine Kajüte. Platz für einige Fahrgäste. Wir werden hinter eurer Kajüte an Deck schlafen. Ich habe nichts dagegen. Sidi, schau! Top den heulenden Derwisch da! Auf dem kleinen Floß! Er paddelt auf unsere Barke zu. Leila, ilala! Gott schützt dich, Kapitän. Mich und dich. Wie befindest du dich? Sowohl wie du. Wem gehört diese Barke? Seiner Herrlichkeit, dem Großherrn, dem Liebling Allahs. Wer führt sie? Ich, der Oberzolleinnehmer Murat Ibrahim. Und was hast du geladen? Wir haben keine Fracht. Wir fahren von Ort zu Ort, um die Armensteuer einzunehmen. Haben die Gläubigen reichlich gegeben? Es ist keiner zurückgeblieben. Aha. Wer Almosen gibt, dem vergilt es Allah doppelt. Wohin fahrt ihr denn von hier? Nach Tours. Das werdet ihr aber morgen nicht erreichen. Wir werden etwa beim Ras Nayasat anlegen. Wohin willst du? Nach Jidda. Was, auf diesem Floß? Ich habe ein Gelübde getan, nur auf meinen Knien nach Mekka zu fahren. Du fürchtest nicht die Riffe, die Untiefen, die Haifische, die es hier gibt? Allah ist der allein Starke. Er wird mich schützen. Wer sind diese beiden Männer dort? Ein Nemsi mit seinem Diener. Ein Ungläubiger. Wohin will er? Nach Tour. Nach Tour. Erlaube, dass ich meine Datteln hier verzehre. Dann werde ich weiterfahren. Gefällt es dir nicht, die Nacht bei uns zu bleiben? Ich muss weiter. Das ist aber sehr gefährlich. Der Gläubige hat nichts zu fürchten. Sein Leben und sein Ende sind im Buch verzeichnet. Ein Nemsi ist dieser Mann? Hm. Ist er reich? Nein, er gibt nur den sechsten Teil von dem, was wir für die Fahrt verlangen. Aha, aha. Aber er besitzt einen Pass des Großherrn. Dann ist er sicher ein vornehmer Mann. Hat er Gepäck bei sich? Gar keins, aber gute Waffen. Sidi? Ja? Der Derwisch meint sicher, wir verständen seine Unterhaltung nicht. Es scheint so. Ich habe noch keine Nemsi gesehen, aber ich habe gehört, dass die Männer dieses Volkes sehr friedliche Leute sind. Er wird die Waffen nur tragen, um damit zu prahlen. So, ich bin fertig mit meinem Mahl. Ich werde weiterfahren. Ich danke dir, dass du einem Armen erlaubt hast, dein Schiff zu betreten. Ja, Allah, o gern verzeihender, o allgütiger. Ja, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah,